Verführung Menschentreue leisten. Straßengebühr, knapp beim Schlupfen schaden, durch die voller Starrheit blickt los für die Menge. Hässliche und schöne, jüngere und alte, schiedische Gewöhnung sind der geschaltet. Straßengebühr, Straßengebühr. Um die Fahrt anderthalb Minuten lang ein tausend Füßland wird sich bald zerstreuen, auseinanderlaufen, wird sich wieder treuen zu Ameisenhaufen. Jeder unvergleichbar, jeder ist einmalig, fast so unerreicht, so wie ein Stern im All. Straßen. Stimme.